Moment, wo man verzweifelt, gefangen zwischen falschen Stoß und Treu, die eigene Unnachgiebigkeit verzweifelt, schon sehr entweicht dem anderen nichts verzeiht. Hoffnung, wo ist das Verlangen, zu sagen, bleib, du bist doch hier zu Hause. Verstehen.